ich dir, wende dein Antlitz ab von mir. Dein Gesicht ist mir egal. Bück dich! Tränen laufen hoch den Rücken.